lässt sich sehr gut verbinden mit Meditation an Atmen. Dann jetzt. Einer von hinten, das reicht. Ja? Meine Stimme ist laut und plötzlich. Don't fast me on my own door. Nee, ich bin nicht vorhin gegangen. Ja, ja. Ja? Ja. Ich möchte mich mit einem paar Jahren verlieren. Das ist vorhin gegangen. Ich habe mich mit einem paar Jahren verlieren. Das kann ich. Das ist eine Frage. Weil sie alle schon die Erfahrung haben, Stück Meditation anfangen. Hm? Okay, dann bitten wir Michael. Andere Michael hat gemacht diese Goenka-Meditation. Sie haben gemacht diese Goenka-Meditation, Stück, Stück. Noch nicht. Hm? Dann gut. Sie haben schon gemacht. Hm? Und Sie haben gemacht diese Goenka-Meditation. Das lässt sich gut verbinden mit Atmen-Meditation. Kerstin hat gemacht Goenka-Meditation. Ja. Okay. Nyo Meo Zo Goenka Meditation. Meo Zo Ko. Na Yinkai Fani Cheng. Tung Zu Fa Sen Ni Kai Fani Cheng Hua Yi Ma? Hua Yi Yo. Hua Yi Yo. Wo Hai Meo Ji Shui Ko. Hao Na. Ta Mei Zi Da Ba. Ta De Zhong Yao De Dong Si Tung Zu Fa Sen Hui Fang Guo Qu. Kai Ma? 有点困难，有一点困难。就是把你scan，知道吗？Scanning，从头到足，这样。没关系。就是慢慢下来。晚一点再说。好，晚一点再说。OK。 Ja, bitte, Michael. Wichtig ist nochmal zu sagen, dass die Achtsamkeit in den Stellen drin ist und wir nicht die Stellen versuchen von außen zu betrachten, sondern versuchen zu spüren, was immer dort ist oder nicht ist, ohne es uns großartig darin zu verlieren oder zu bewerten, sondern einfach nur spüren, was da ist und gehen, lassen los und gehen weiter zur nächsten Stelle. So wandern wir quasi Stück für Stück durch den Körper. Wichtig ist, dass wir nicht was von außen betrachten, sondern von innen spüren. Also die Achtsamkeit ist in den Stellen, wo wir gerade sind. Als erstes sind wir mit unserer Achtsamkeit in der Stelle, in der Nasenspitze, wo wir den Wind des Atems spüren. Fangen wir einfach mal mit der Stelle an. nächstes gehen wir mit unserer Achtsamkeit in die Kopfspitze und nehmen dort wahr, was wir dort fühlen, empfinden und stellen es fest und wandern Stück für Stück weiter bis zum Haarwirbel. Einfach die ganze bis zu was? Kopfspitze. Hä? Bis zu was? Haarwirbel. Aha, ja, okay. Das ist für manche schwerlich. Ich weiß nicht, kein anderes Wort dafür. Was immer wir dort fühlen, wir stellen es fest, lassen es fallen und gehen weiter. Es kann Leichtigkeit sein, es kann Festigkeit sein, es kann Druck sein, es kann Pochen sein, es kann warm, kalt sein, fließen. Was immer wir spüren, feststellen, loslassen, weitergehen. Ganze Schädeldecke entlang bis zur Stelle des Haarwirbels. Als nächstes richte ich meine Achtsamkeit im Bereich des Haarwirbels selber und stelle dort fest, was ich dort spüre. Vom Haarwirbel gehe ich den Hinterkopf runter. Bis zu der Stelle, wo der Nacken ansetzt. Stück für Stück, vom Wirbel bis zum Nacken, den ganzen Bereich des Hinterkopfs, Stück für Stück durchwandern, durchgehen. Es kann Druck sein, Leichtigkeit, Anspannung, Entspannung. Was immer ich auch spüre. Feststellen, loslassen, weitergehen. Als nächstes gehe ich vorne vom Haaransatz, linke Seite bis hinter das Ohr, die ganze Seite des Schädels, vom Haaransatz über die Schläfe bis hinten zum Ohr. Stück für Stück stelle ich fest, was ich dort empfinde. Jetzt gehe ich zur rechten Seite. Vorne vom Haaransatz bis hinter das rechte Ohr. Die ganze Seite feststellen, was ich dort empfinde. Vielleicht spüre ich Kribbeln, vielleicht Härte, vielleicht Weichheit, Trockenheit, warm, kalt. Was immer es ist, feststellen, loslassen, weitergehen. Als nächstes gehe ich wieder vorne vom Haaransatz die ganze Breite der Stirn runter bis zu den Augenbrauen. Stück für Stück die ganze Stirn herunter bis zu den Augenbrauen. Als nächstes bin ich mit meiner Achtsamkeit im linken Augenbereich. Ich stelle fest, was ich dort empfinde. Das Augenlid, das Auge, die Augenhöhle. Trocken, Feuchtheit, Festigkeit, Kribbeln. Was immer dort ist, feststellen, loslassen, weitergehen. Jetzt das Bereich des rechten Auges, das Augenlid, die Augenhöhle, das Auge. Alles wahrnehmen, so wie es ist. Keine Empfindung hinzufügen. Keine Empfindung auslassen. als nächstes bin ich mit meiner Achtsamkeit im Nasenansatz, dort, wo ich die Nasenwurzel habe, zwischen den Augen, wo die Nase beginnt, und wandere von dort beiden Seiten der Nasenwände herunter bis zu den Augen, bis zu den Nasenlöchern, und stelle dort fest, was ich dort empfinde. Jetzt die Nasenlöcher. Jetzt im Bereich der Oberlippe. Die ganze Breite der Nase. Oberlippe spüren. Was nehme ich jetzt wahr? Die Lippen. Die Ober- als auch die Unterlippe. Das Zahnfleisch. Die Zunge. Gaumen, die ganze Mundhöhle, alles so wahrnehmen, wie es ist. Vielleicht spüre ich Feuchtigkeit, Trockenheit, Kribbeln, was immer es ist, alles ist in Ordnung. Das Kinn, die linke Wange vom unteren Auge bis zum Kinn, alles wahrnehmen. Die rechte Wange, und noch mal das ganze Gesicht wahrnehmen. Offen und wach, nur wahrnehmen. offen und wach für alles, was sich jetzt zeigt. Und sollten meine Gedanken ganz woanders sein oder ich irgendwo etwas anderes nachspüre, ich stelle es fest, wo ich war, lasse es fallen und komme wieder zurück, wo ich gerade bin. So, das sollte nur erstmal eine Anleitung sein. Wir hören lassen das von mir. Ne? Es ginge dann noch weiter, den Hals, den Nacken runter, beide Arme runter, links, rechts, dann den Bauch links, rechts, also die Obervorderseite, dann die Rückseite, dann Gesäß und dann ein Bein runter und dann das andere Bein zum Abschluss. Bei den Zehen ist es beendet. Man kann es aber auch umgekehrt von unten nach oben gehen. Das hängt immer davon ab, wie man sich gerade fühlt. Wenn ich jetzt sehr müde bin oder so, da spricht sich eher an, von unten nach oben zu gehen. Wenn ich sehr aufgeregt bin oder auch gerade viel in Gedanken bin, bietet sich an, von oben nach unten zu gehen, um so auf meinen Kopf frei zu machen auf diese Weise. Das muss jeder selber für sich rausfinden. Das ist sehr gut für Einschlafen. Ne? Man kann sich sehr leicht einschlafen. So. Ja, ich habe manchmal Teilnehmer gehabt, Bodyscan. Nach 8 Wochen haben sie immer noch was Neues auf der CD gefunden, was sie vorher noch nicht gehört haben. Weil es gibt immer mal Stellen, die man ausblendet eine ganze Weile. Ne? Man kriegt das gar nicht mit. Ja, alle das sind natürlich Mittel, die kann man anwenden in Bezug zu Atemmeditation, um sich richtig entspannen und diese Energien im Körper zu spüren. Dann nächste Methode, das wir angeführt haben, ist Metta. Sie können auch Meditation mit Metta anfangen. Ja? Wer hat hier noch nicht Metta geübt? Alle haben Metta geübt. Hast du Metta geübt, liebe Meditation? Ja? Sie hat ja bei Go-Enga gelernt, da müsste sie auch denn am Abschluss. Darüber wird ihr Metta geübt. Und wie wurde es dort gelehrt? So ähnlich. Ich war schon lange nicht mehr, aber aus der Erinnerung auch zuerst, man wünscht sich, dass einem gut geht, dass einem nichts Böses geschieht. Und dann erweitert man sich auf die Menschen, die einem sehr nahe steht, bis zu den Menschen, die man nicht mag, nicht, ja, dann weiter auf die Welt. So war das. Ist das nicht so, Michael, bei Go-Enga? Also ich bin weniger mit Go-Enga, du meinst den Michael hier. Ich bin weniger mit Go-Enga, ich kenne die Schriften alle, aber ja. Ich habe bei ihm nie einen Kurs gemacht oder so. Ne? Das mache ich immer am letzten Tag. Der 10-tägige Meditation, bei ihm ist eine 10-tägige Meditation so aufgebaut. Das ist, glaube ich, die ersten drei Tage mache ich nur Anapanasati. Und dann erst danach, wenn eine gewisse Konzentration vorhanden ist, dann fange ich mit dem Bodyscan an. Am Anfang nur äußerlich, oberflächlich und dann steigt er in die Tiefe und dann später auch in die Organe rein. Konzentration in die einzelnen Organe. Okay, dann alle diese Methoden natürlich kann man anwenden, das ist kein Problem. Wenn man mit Atmen arbeitet, die Voraussetzung besonders für diese Methode ist, jetzt Kerstin war nicht da, ich habe erklärt in diesem Kurs Methode von Anapanasati über ganzen Körper. Hm? Hast du das gemacht schon? Wie meditiert man? Michael erklärt, ich sehe, ob du das verstanden hast. Wie erklärst du, Kerstin, wie man über diese Atmenmeditation also man kann? Muss auf vier Abschnitte der Atmung achten. Erst muss man verstehen, was es gibt. Es gibt grobe Atmen und feine Atmen. Das unterscheidet man nicht bei Goenka oder Theravada-Tradition. Hm? Was ist grobe Atmen? Durch die Nase. Hm? Und was ist feine Atmen? Die Haut. Durch die Haut, ganze, alle Poren des Körpers. Ja? Und die Übung von Atmenmeditation, erste Übung ist was? Erste und zweite Übung, die sind zusammen. Lange atmen, einatmend, ich. Ich atme ein, lang. Lang oder ein und aus oder kurz, ein und aus. Hm? Dann jetzt, wie unterscheidet es sich? Jetzt betrachtet man nicht zwei Phasen, einatmen, ausatmen, sondern vier Phasen. Einatmen, dann Pause zwischen Einatmen und Ausatmen, Ausatmen, Pause zwischen Ausatmen und Einatmen. Hm? Jetzt, wenn Einatmen lang wird und Ausatmen lang wird, was passiert mit Zwischenpause? Wird kurz. Hm? Nicht unbedingt in meiner Erfahrung. Muss so sein. Muss so sein. Es also kann nicht anders sein. In der Pranayama ist es einfach so, dass grundsätzlich die Atmung viel langsamer wird. Und auch wenn die Ausatmung langsamer wird, kann durchaus die Pause nach der Ausatmung auch länger sein. Also es ist auch durchaus meine Feststellung. Normalerweise, wenn man lange einatmet und ausatmet, diese Zwischenatmung, Kumbhaka, wird kurz. Wenn es lang wird, dann es kann nicht lang sein, einatmen und ausatmen. Das geht nicht. Doch, die Atemfrequenz kann ja auch sich ändern. Ja, aber normalerweise immer, wenn Pause wird lang, dann kann man nicht lange einatmen und ausatmen. Das geht einfach nicht. Versuch mal, lange zu halten und lange einatmen und ausatmen. Das geht nicht. Ich glaube doch, dass man das üben kann. Tut mir leid, aber das, denke ich, ist im Yoga auch teilweise die Übung, die Atmung zu verlangsamen und die allgemein die Atemfrequenz zu senken. Wenn die Aufmerksamkeit auf Pause ist, wird Pause immer länger und länger. Und dann einatmen und ausatmen wird kürzer und kürzer. Hm? Diese Meditation ist so. Teilweise habe ich festgestellt, gibt es auch einen Einfluss, allerdings von einfach auf der Körperhaltung, ob die Pause nach der Einatmung fast verschwindet oder manchmal verschwindet sie auch nach der Ausatmung fast. Also das ist vollkommen variabel in meiner Erfahrung. Also es hängt von vielen Faktoren ab. Dann weiter üben. Es wird immer klarer. In den Pausen, dann spürt man Atmen im ganzen Körper, wenn es sehr klare Eindruck macht. Einatmen und Ausatmen wird immer kürzer und auch feiner. Hm? Wie fühlt sich das für Sie an, in den Pausen, die Atmung der Haut? so wie Vibrationen, die im ganzen Körper. Und es natürlich auch ist verbunden mit Herzschlagen. Merken Sie das auch, dass der Herzschlag langsamer wird nach der Einatmung? Ja, ja. Das ist so. Aber was geschieht da, wenn die Aufmerksamkeit auf den Körper geht, der ganze Körper geht, dann diese grobe Atmen verfeinert sich auch und wird sehr kurz. In diesem Zustand dann, was passiert, diese Erfahrung von dem Körper, Erfahrung von dem Geist und Erfahrung von Einatmen und Ausatmen schmelzen zusammen. Dann ist es nicht möglich, dass wenn die Pause lang ist, Atmen, Einatmen und Ausatmen wird lang. Geht nicht einfach. Nur wenn man die Atmung kontrolliert, dann kann man diesen Eindruck haben. Aber Atmen soll man nicht kontrollieren. Dieser Eindruck kommt davon, dass man versucht, Atmen zu kontrollieren. Wenn, ich hatte das eigentlich auch so verstanden, dass man den Atem nicht kontrollieren soll, sondern einfach das so verfolgen. Wenn allerdings, wenn Sie sagen, wir beobachten, ich atme ein kurz, ich atme ein lang, heißt das dann, dass es eine gewisse Art von Manipulation und da man erst kurz beobachtet und dann lang beobachtet? Denn der Atem ist nun mal manchmal kurz, manchmal ist er lang. Dann stelle ich fest, er ist kurz, da, oder ich stelle fest, er ist lang. Dazu muss ich ihn nicht manipulieren, ich kann einfach abwarten, bis das so ist. Oder ist das damit gemeint mit der Anweisung? Oder ist es wirklich so gemeint, dass der Atem kurz wird, nur weil ich darauf achte, dass er kurz ist? Dann ist das für mich eine Manipulation des Atems allerdings. Durch Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist der Faktor. Deswegen diese Atemmeditation heißt ganz kurz außer. Atemmeditation heißt, der Vasubandhu nennt das reine Weisheit. Warum reine Weisheit? Was ist Weisheit bei dieser Meditation? Das musst du verstehen. Und das ist wahrscheinlich dir eben noch nicht so klar. Was ist die Weisheit bei dieser Meditation? Die Qualität von Atmen und von Körper und Geist, die mit Atmen verbunden ist, hängt direkt davon ab, wie man Atmen betrachtet. Betrachtung des Atmen ist reine Weisheit. Wie man Atmen wird erscheinen, indem man Weisheit nützt und Konzentration bei Betrachtung des Atmen. Atmen wird sich verfeinern. Wenn man nicht Konzentration und Weisheit anwendet bei Betrachtung des Atmens, Atmen wird grob. Wenn man es anwendet, Atmen wird verfeinert. Und dieser Prozess von Verfeinerung verfolgt man mit Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit ist Schlüssel. Wie man Objekt im Geiste macht, hängt davon ab, wie man dieses Objekt erfährt. Aber wenn man dann ist der Key sozusagen zu unterscheiden, ob eine Manipulation oder eine Veränderung durch den Willen kreiert ist oder durch Aufmerksamkeit, unterscheiden Sie jetzt. Dazu müsste ich also aber auch genau verstehen, was denn der Wille ist, denn für mich ist eine sehr starke Komponente des Willens vielleicht dann auch die Aufmerksamkeit auf einen langen Atem zu legen. Wille gibt es in jedem Moment des Bewusstseins. Es kann nicht Bewusstsein zu Objekt gehen ohne Wille. Bewusstsein kann gehen zu Objekt, weil Wille da ist. Was ist dann aber Manipulation? Nichts sprechen von Manipulation. Erst mit Aufmerksamkeit, man arrangiert den Geist, dann macht man etwas. Wenn man nicht den Geist arrangiert hat, in gewisser Weise, man kann nichts machen. Und was macht man? Man macht durch Aufmerksamkeit. Diese Aufmerksamkeit entscheidet, was man macht. Ich habe das immer so gesehen, dass ich sozusagen umgekehrt der Atem einfach entscheidet. Der Atem kriegt damit seine eigene Qualität und Aufmerksamkeit beobachtet nur, ohne dass die Aufmerksamkeit hat keine Zielsetzung von ich möchte jetzt, wenn jetzt im Bodyscan zum Beispiel ist nicht mein Ziel, ich möchte jetzt ziehen fühlen, sondern nein, du hast nicht richtig verstanden. Aufmerksamkeit, wenn der Geist sich bewegt, er bewegt sich wegen Aufmerksamkeit, weil du machst Objekt im Geiste. Das ist ja aber, dann ist doch aber das ja genau Manipulation eigentlich. Das ist ja genau das. Manipulation, wenn ich meine Hand bewege, mache ich Wort. Das erst im Geiste sozusagen. Magst du erst im Geiste. Sonst kannst du nicht Hand bewegen. Das ist meine Sakara, ne? Erst musst du dieses Entschluss machen, dann kannst du Geist bewegen. Dann kannst du dann durch Geist bewegen. Zusammen. Ja. Macht es nicht kompliziert, es ist eine sehr einfache Sache. Wenn die Aufmerksamkeit da ist, was passiert? Das, worauf sie sich fokussiert, passiert sozusagen. Der Geist hat eine Richtung. Wenn man Aufmerksamkeit nicht da ist, Geist hat keine Richtung. Jetzt, wenn die Aufmerksamkeit mit Konzentration und Verständnis verbunden ist, mit Sati, was passiert da? Auf Atmen. Der Atem wird feiner? Atmen wird feiner. Genauso. Feiner heißt langsamer? Nicht unbedingt. Nicht nur unbedingt. Detaillierter? Nicht unbedingt langsamer. Aber wenn du durch Aufmerksamkeit zusammen mit Konzentration wird Objekt sich vergrößern und wird klarer. Indem es klarer wird, dann diese dann sozusagen diese es wird vergrößert. Der Geist vergrößert das, diese Wahrnehmung. Wenn die Wahrnehmung wird vergrößert, dann diese wird immer klarer und klarer. Dann die anderen gehen in Hintergrund. Diese grobe Atmen, dann geht in Hintergrund, indem diese Aufmerksamkeit mit Konzentration und Weisheit diese Lücken zwischen Atmen vergrößert hat. Dann diese Einatmen und Ausatmen durch Nase geht in den Hintergrund. Dann spürt man Atmen durch den ganzen Körper. Es ist eine ganz einfache Sache. Du willst unbedingt unnützliche Begriffe da einführen. Aber die Sache ist ganz einfach. Durch Aufmerksamkeit mit Sati, Wesen von Sati ist Konzentration, Objekt wird vergrößert. Wenn Objekt ist vergrößert, andere Objekte gehen in den Hintergrund. Jetzt vergrößerst du diese Periode zwischen Einatmen und Ausatmen und Ausatmen und Einatmen. Das wird immer deutlicher, deswegen andere wird nicht so deutlich. Was passiert, wenn andere nicht so deutlich wird? Nach Ihrer Theorie wird's dann, werden die anderen Sachen kleiner. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber man betrachtet, wenn die Zwischenperioden sind lang, dann diese man manipuliert das nicht, dann diese Einatmen und Ausatmen wird kürzer. Wenn es kurz wird, dann Einatmen und Ausatmen wird langer. Das ist die Methode. So ist es erklärt. Das ist nicht meine Empfindung, nicht nach meinem, aber das ist so. Das ist die Methode, die muss man spüren, sehr klar. Hast du versucht? Und dann habe ich immer falsch praktiziert, weil meine Praktizierung ist, zu beobachten, ohne zu manipulieren. Und ich habe meine Beobachtung ist nicht unbedingt, dass wenn die Konzentration höher ist, wenn ich mehr wahrnehme von dem, was passiert in der Atmung, dann kann die Atmung trotzdem noch variieren. Ich muss sie dazu nicht in eine Richtung drängen. Für mich ist, wenn ich denn in eine Richtung dränge, dann merke ich, mache ich Manipulation und dann mache ich einen Schritt zurück in meiner Manipulation, aber nicht unbedingt in meiner Aufmerksamkeit. Man redet gar nicht auch von, nicht von dringen in eine welche Richtung. Aber ich kann Banda bestätigen. Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, wenn ich lang atme, dann habe ich versucht, dieses lange Atmen zu halten. Lang atmen zu halten. Dann beim Ein- und beim Ausatmen. Und dann merke ich, das geht nicht. Geht nicht. Man kann nicht immer lang atmen. Ja. Man kann nicht manipulieren. Wenn man Verfeinerung des Geistes, der Art des Atmen hat, dann habe ich versucht, dann war ich das Langatmen, man fand es angenehm. Dann ist der Geist ruhig. Dann wollte ich alle auch das halten. Das geht nicht. Geht nicht einfach. Manipulation geht nicht. Das ist nicht Manipulation. Das ist Manipulation. Du hast nicht verstanden. Das ist das Problem. Das ist nicht Manipulation. Das ist reine Weisheit. Du sollst verstehen, dass die Aufmerksamkeit entscheidet, wie du dein Atmen empfindest. Und das entscheidet auch, wie du deinen Körper und deinen Geist empfindest. Das sollst du verstehen. Diese ganze, ich atme ein, kurze Atmen, mit Weisheit betrachte ich, dass ich atme ein, kurze Atmen. Das ist Punkt dabei. Das ist nicht meine Empfindung, das ist so die Methode. Ich habe in Burma auf Meditation andere Methoden erfahren. Und dieses Benennen von Einatmen, kurz ausatmen, und dieses Benennen, ich hebe meinen Arm, ich gehe, dieses Benennen ist eigentlich letztlich dazu da, um die Achtsamkeit zu stärken. Ja. Dass man immer dabei ist. Ja, hier nennt man nichts, nur durch Aufmerksamkeit, die Sachen werden verfeinert. Das ist alles. Nichts ist kompliziert machen. Durch Aufmerksamkeit, worauf man sich konzentriert, mit Aufmerksamkeit, das wird zu klarem Objekt, andere Objekte gehen in Hintergrund und Objekt wird verfeinert. Und hier Objekt sind die Zwischenphasen. Und diese Zwischenphasen, indem sie klarer werden, dann geht grobe Atmen durch Nase geht in den Hintergrund. Sehr einfach. Warum muss man es so kompliziert machen? Das ist die Methode. Es handelt sich nicht um irgendwelche Manipulation, es handelt sich um bedingte Entstehung. Wenn Konzentration und Wissensklarheit klar ist, ein Objekt wird auch klar. Wenn Objekt klar ist, in dem Objekt mit Körper und Geist verbunden ist, Körper und Geist werden auch klar. Wenn sie alle klar sind, dann der Körper erscheint, hat alles hat feinere Form. Ganz einfach. Brauchst du es nicht so kompliziert zu machen. Ich habe mir das ein bisschen physikalisch auch vorher erklären wollen. Einatmen, Ausatmen ist es wie eine Amplitude, nicht? Bei einem Wechsel der Amplitude ist auch die Steigung anders. Das sind doch aus der Physik. Nicht? Ja, ich kenne mich wahrscheinlich relativ gut mit der mit Physik oder auch mit der Physiologie aus. Wenn die Sinusfunktion dann entsprechend auf und hoch geht und dann die Ableitung davon hat, nicht? Wenn dann wechseln, haben wir doch die Spitze. Was ist Weisheit? Weisheit ist, kann man trennen mit Anwendung von Aufmerksamkeit. Deswegen Aufmerksamkeit heißt im Geiste machen. Was man im Geiste macht, so erlebt man. Und diese Funktion von im Geiste machen entscheidet auch, wie wir unsere Körper empfinden. Es ist auch alles im Geiste machen. Aufmerksamkeit heißt im Geiste machen. Was man im Geiste macht mit Konzentration und mit Weisheit, hier Wissensklarheit, das verfeinert das Objekt. Ganz einfache Prinzip. Wir fangen an mit Atmen, um zu es verstehen, aber das passiert mit allen Objekten. Dieser Geist, das Neigung hat zu Befleckungen, zu Unreinheit, ist grobe Geist. Warum ist grobe Geist? Weil seine Aufmerksamkeit ist nicht begleitet mit Konzentration und Wissensklarheit. Deswegen Erfahrung ist grob. Wenn Aufmerksamkeit ist begleitet mit Konzentration und Wissensklarheit, Erfahrung wird fein. Das passiert immer. Aber bei Atmen kann man es am leichtesten verstehen. Mehr entwickelt die Aufmerksamkeit, desto feiner werden die Objekte von Aufmerksamkeit werden. Wir üben es am erst mit Atmen, damit wir es verstehen, dass es passiert in jedem Augenblick. Jetzt siehst du, selber Atem kann grob erscheinen oder kann sehr fein erscheinen, je nachdem, wie man auf ihn aufpasst, wie man ihn wahrnimmt. Es ist immer dasselbe Atmen. So ist es mit allen anderen Objekten. So verstehe ich das auch. So, das ist einfach. Und warum sprichst du von Manipulation? Welche Manipulation? Das ist keine Manipulation. Ja, weil sie dann sagen, wenn die Aufmerksamkeit auf die Lücke geht, dass dann die Lücke länger wird. So wird es. Das, vielleicht ist das ein linguistisches, sie wird detaillierter. Ich kann dann sozusagen sehe klarer, wie lang nennt, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir sprechen jetzt von diesem Prinzip, das muss sehr klar verstanden werden. Wie du dir das nennst, das interessiert mich. Was wichtig ist, ist für mich ja das Verständnis. Dazu muss ich die Ausdrücke, die sie verwenden, ja verstehen können. Und ich verstehe sie noch nicht, wenn sie meinen, in Sekunden wird jetzt die Pause nach der Ausatmung länger, wenn ich meine Konzentration auf die Ausatmung bringe. Das ist nicht unbedingt meine Erfahrung. Sie wird feiner. Ich kann viel mehr darüber sagen, über die Lücke nach der Ausatmung. Aber sie muss sich dadurch nicht verändern, diese Lücke. Sie verändert sich sowieso, weil sie sich dauernd verändert, aber sie kann auch länger werden oder sie kann kürzer werden. Was ist aber das Problem? Ich habe immer noch nicht verstanden. Was ist dein Problem eigentlich? Ich habe nicht verstanden, dass sie meinen, dass die Lücke nach der Ausatmung zum Beispiel länger wird, wenn ich darauf achte, wenn meine Konzentration hoch ist. Das ist nicht meine Erfahrung. Die Lücke wird klarer, von mir aus feiner, aber sie wird nicht unbedingt länger. Das ist klar. Ich habe nicht gesagt, sie muss länger sein. Nee, das habe ich nicht gesagt. Man hat gesagt, dass sie kürzer eher wird, wenn die Atmung länger wird. Das sind die Pausen. Ich habe nicht gesagt, dass sie so länger sein. Das habe ich nicht gesagt. Wenn die Aufmerksamkeit auf die Lücken ist, habe ich gehört, dass sie länger werden sollen. Irgendwann nur klarer. Klarer. Das muss nicht unbedingt länger. Ja. Aber ich habe nur gesagt, wenn es länger wird, diese grobe Atmung wird kürzer. Wenn es kürzer wird, die grobe Atmung wird länger. Das habe ich gesagt. Das ist die Methode. Nicht verwechseln. Du hast das nicht verstanden. Das ist die Methode. Den letzten Satz, den habe ich tatsächlich nicht verstanden. Davor, jetzt glaube ich, bin ich zu einem Verständnis gelangt. Diese Methode ist sehr, sehr einfach. Du hast das so kompliziert gemacht, dass man Kopfschmerzen davon kriegt. Die Methode ist sehr einfach. Wenn man Aufmerksamkeit auf Einatmen und Ausatmen lenkt, wird Einatmen und Ausatmen deutlich. Wenn man es auf Lücken lenkt, werden die Lücken deutlich. Wenn die Lücken deutlich ist, dann beobachtet man, wenn die Lücke lang ist, die grobe Einatmen und Ausatmen wird kurz. Wenn die Lücke kurz ist, grobe Einatmen und Ausatmen wird lang. Das ist die Betrachtung. Das ist alles. Was ist so kompliziert da? So ist es. Ja, ich fühle mich jetzt etwas demotiviert zu beschreiben, was kompliziert ist. Aber dann kommen wir zur Diskussion. Ich glaube, ich habe schon ein gutes Verständnis darauf. Ja, dann das genügt. Wozu braucht man? Andere Sachen sind unwichtig. Und dieser Prozess geschieht eigentlich immer. Nur bei Atmen ist es am wichtigsten. Deswegen Meditation an Atmen ist Eintritt in Übung von Achtsamkeit. Ohne diese Eintrittübung von Achtsamkeit wird nicht klar. Aber wir benutzen dieses Erkenntnis, um das zu ausweiten an alle Objekte. Bei Atmen kann man spüren am klärsten durch Aufmerksamkeit, wie sich Qualität von Atmen ändert. Und wenn sich Qualität von Atmen ändert, Qualität von Wahrnehmung von Körper und Geist sich ändert auch. Ist das klar? Jetzt der Prozess von Shamatha und Vipassana, ein Anapana ist Prozess von Verfeinerung von Atmen. Und Prozess von Verfeinerung von Atmen ist Prozess von Verfeinerung von Geist und Körper auch. Wenn Geist und Körper verfeinert sind, indem du ganze Körper betrachtest als Objekt, dann erscheint der Körper hell. Hast du diese Erfahrung gemacht? Dann diese Erfahrung muss man stabilisieren. Und wie und diese Stabilisierung ist eben, wie ich erklärt habe, Prozess von Schmelzung von Erfahrung von Geist, Körper und Atmen. Dann vorbereitest du dich für Zustand von Samadhi. Das ist ganz einfach. Die Methode ist sehr einfach. Es handelt sich nicht um Manipulation, es handelt sich nur um Aufmerksamkeit. Deswegen diese Übung wird geschrieben als reine Weisheit. Natürlich Wille ist dabei, ohne Wille geht der Geist nicht zum Objekt. Und in dieser Meditation, der Geist muss zum Objekt gehen, aber es kann auch Grundlage sein für Meditation, zum Beispiel in Zen, wo der Geist nicht zum Objekt geht. In Zen benutzen wir keine Aufmerksamkeit. Aber damit wir verstehen diese Methode, müssen wir sehr, sehr schon tiefe Erfahrung in Konzentration haben. Sonst kommen wir nicht rein. Und diese Methode über Atmen im ganzen Körper ist eigentlich beste Vorbereitung für Zen. Aber es ist nur Vorbereitung. In Zen dann, wenn es wirklich Zen ist, dann die Aufmerksamkeit geht auch weg. Die Feinspitzigkeit, Einspitzigkeit meinen Sie? Nicht Aufmerksamkeit selber, oder dann ist sie nur breit auf alles gerichtet, oder? Es nimmt keinen besonderen Objekt. Deswegen, es gibt sozusagen, die Sachen passieren, aber der Meditierende untersucht sie nicht. In dieser Meditation musst du untersuchen. Immer untersuchen. Aber indem diese Untersuchung bezieht sich an alle Objekte, dann ist es sehr leicht, von die solche Untersuchung zu Nicht-Untersuchen zu kommen. Indem diese Fläche von Betrachtung hat sehr, sehr breites Spektrum. Alles ist da. Deswegen, besonders heutzutage, wenn Natur der Menschen ist, in dieser Konsumgesellschaft ist zerstreuter Geist immer draußen, ist diese Meditation eigentlich beste Einführung für Zen. Weil die Menschen kennen, die normal moderne Menschen haben keinen Zugang zu Zen. Ist nicht möglich. Man muss irgendwelche Mittel geben. Und diese Mittel ist beste Mittel. Warum? Weil die Aufmerksamkeit hat enthält eigentlich alle Faktoren von unserer Erfahrung. Ganze Körper, ganze Atmen im Körper und ganze Geist. Aber erst muss man in tiefe Erfahrung von dieser Anapana durch ganze Körper kommen. Wenn dieser Körper leuchtend ist, dann braucht man nicht unbedingt zu Dhyana zu gehen, so wie wir es in Theravada lernen. Dann wird es leicht, aber man braucht nicht unbedingt. Man kann direkt zu Zen. Diese Leichtigkeit und Licht im Körper bedeutet, dass die Konzentration ist reif. Dann kann man direkt zu Zen gehen. Man braucht nicht unbedingt diese erste, zweite, dritte, vierte Versenkung lernen. Wenn man das lernt, ist auch okay. Aber für Zen ist nicht wichtig. Für Zen ist wichtig, dass man dann zurücktritt und nimmt Leere als Objekt. Dann kann man Yogacara anwenden. Dazu beste Meditation ist Meditation an Geist selbst, als Raum, der alles enthält. So meditiert man. Das ist meine Methode. Okay, dann jetzt machen wir eine Pause. Und versuchen wir weiter. Gehmeditation. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Kerstin hat verstanden die Methode. Jetzt die Methode, die hier in diesem kleinen Kurs erklärt ist, die Methode von Atmen mit Objekt ist, Objekt aber ist ganzer Körper. Und wir unterscheiden grobe Atmen, das geht in Das geht in, fließt in den Körper hinein durch Nasenlöchern. Hm? Anfang ist am Nasenlöchern, Mitte ist im Brust, Ende ist im Unterbauch. Dann wieder ausatmen, Anfang, Mitte, Ende. Hm? Dann feine Atmen ist, der ganze Körper beteiligt sich am Prozess von Einatmen und Ausatmen. Und davon wird man am klärsten bewusst in der Periode zwischen, wenn Einatmen zu Ende ist und Ausatmen hat noch nicht angefangen, diese Periode. In dieser Periode dann die Aufmerksamkeit geht auf diese Periode. Indem Aufmerksamkeit geht auf diese Periode wird klarer. Und dann studiert man nicht so wie in Theravada, studiert man wörtlich. Das heißt, wenn ich lange atmen, einatme und lange atmen, ausatme, dann diese Periode von zwischen wird kurz. Wenn ich kurze Atmen, einatme und ausatme, diese Periode wird lang. So studiert man. Indem man so studiert, dann diese Betrachtung und Aufmerksamkeit geht an die Lücken. In den Lücken dann die Erfahrung von Körper und von Atmen und von Geist, das Körper und Atmen betrachtet, wird immer feiner und feiner und die drei verfeinern sich gleichzeitig. Ja? Wenn es passiert, dann die Erfahrung des Körpers und des Geistes auch, der mit Körper verbunden ist, wird sehr, sehr leicht, sehr angenehm. Dann erscheint Licht im Körper. Dann entweder lernt man die Dhyanas, dass man diese Erfahrung stabilisiert. Man widmet sich Atmen, bis diese Erfahrung von Licht im Körper sich stabilisiert hat. Dann geht man in Versenkung, indem man macht Eintritt hinein, oder man kann Zen üben, indem man sich zurückzieht. Ja? Dann jetzt machen wir Gehmeditation. Wie lange? Halbe Stunde. Ja. Und dann bei ein paar Augen wird dann eigentlich Achtsamkeit geübt. Oder wird dann nur die Sitzmeditation gemacht? Die Achtsamkeit in Park hält nach den Zuständen. Wenn man im Kloster ist, wenn man über Atmen meditiert, dann bei Gehmeditation auch Aufmerksamkeit bleibt bei Atmen. Mhm. Aber im täglichen Leben kann man nicht so üben. Das geht nicht natürlich. Dann im täglichen Leben so wie in Zen. Die Aufmerksamkeit bleibt da, wo der Geist gerade beschäftigt sein muss. Hm? Ich habe das bei Pandita Rama so gelernt, dass man seine tägliche Abläufe, dass man die Geschwindigkeit reduziert, alles in Zeitlupe. In der Park, in Methode, die auf Konzentration basiert ist, ist nicht nötig. Das ist nur diese Mahasi-Methode. Ja. Und Park hat diese Mahasi-Methode kritisiert. Und du hast natürlich im täglichen Leben, du kannst nicht essen, zwei Stunden, die essen so. Natürlich, das geht nicht. Wenn Konzentration vorhanden ist, braucht man nicht so verkürzen. Der Geist ist konzentriert und völlig bei dem Objekt. Gut, bei Mahasi, der Schwerpunkt ist ja nicht Konzentration. Schwerpunkt ist nicht Konzentration. Schwerpunkt ist, aber bei Park, wir machen Vipassana nur auf Grundlage von Konzentration. Und in die Konzentration sollte man dann ganze Zeit bleiben. Dann braucht man nicht zu alles so langsam machen. Und im täglichen Leben geht es sowieso nicht. Siege. Aber bei Pauk macht man auch Gehmeditation mit den Elementen. Da sehr langsam. dieser Schwerpunkt ist bei Spießen von Ausatmen und Einatmen, wenn unsere Geister bei von dieser Spieße bleiben und dann tief senken. Das ist so Schwerpunkt. Gell? Und dann kann man schon, ja, so. Aber diese Meditation ist dann beste Vorbereitung, ja, entweder für tiefe Verständnis von Dhyana, ja, oder dann für Zen. Hm? Aber Hauptsache von dieser Schließung. Diese Dhyana auf dem Punkt, Berührung, Punkt hier, nur mit Einatmen, Ausatmen, ist viel leichter. Aber es ist nicht mit Weisheit verbunden, so große Weisheit. Weil durch diese Konzentration an den ganzen Körper kann man dann, was wir lernen, Qigong und so weiter, kann man die Energien wahrnehmen. Aber hier natürlich kann man nicht. Nee, ich sage nur wegen die, also wie Ausatmen, für die, Aufmerksamkeit des ganzen Körpers oder so, aber Hauptsache von Schwießen, Ausatmen. Schwießen, also diese so wie Lücke. So wie Lücke, ja. So wie Lücke. Das kann man schon auch, wenn dort bleiben, die Geist und sinken, das ist so wie Schwerpunkt. Das ist Schwerpunkt, ja. Auch so wie sowas auch kann man schon so wie senden. Ne? Ja. In die, diese Lücke, dann kann allmählich zu Objekt von Zen werden. Ja. Das ist richtig, ja. In dieser Lücke, dann lässt man los, alle. Ja.